weil ich bereits das Mädchen in meinem Zylinder hatte, das künftig hier als meine Spionin oder was immer du dir vorstellst, fungieren soll. Verdammt nochmal, Jimmy. Sie ist eine Einheimische. Ich habe sie heute Nachmittag kennengelernt. Wie heißt sie? Lindy Marshall. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und sie wird nie hören, dass hier eine Stelle frei war. Du möchtest am liebsten niemand, was? Dafür könnte ich Gründe haben. Ja, und die sind deine Sache. Also, Jimmy, ja oder nein? Mein Vater ist hier der Herr des Hauses. Ich geistere hier noch rum. Ach Gott, Jimmy. Wo ist das nächste Telefon? Um die Ecke links ist eine Zelle. Danke. Ich fand die Zelle und rief im kleinen Café an. Marco gab düster die Auskunft, dass er, jawohl, Marco sei und sie, jawohl, da. Er werde sie holen. Hallo? Lindy? Ja, wer ist da? Steve Gardiner. Ah. Ich habe einen Job für Sie. Was für ein Job? Haushälterin. Das ist ein Witz, ja? Nein, nein. Und für wen halte ich Haus? Für Sie? Oh, Sie trauen mir nicht über den Weg, was? Na ja, Sie sind ein Playboy aus London und ich ein schlichtes Provinzkind. Also für wen soll ich Haus halten? Die Mortons. Die Mortons haben eine Haushälterin. Delia DeVar. Ja, sie hatten. Sie wurde eben an die Luft gesetzt. Oh.